Kapitel 2. Im Sakrament wird dem Menschen Gottes große Güte und Liebe geschenkt. Erstens, ich bin deiner zwar bedürftig, aber gar nicht würdig. Stimme des Jüngers. Im Vertrauen auf deine Güte und auf deine große Barmherzigkeit komme ich zu dir, o Herr, ein Kranker zu seinem Heiland, ein Hungernder und Dürstender zur Quelle des Lebens, ein Armer zum König des Himmels, ein Knecht zu seinem Herrn, ein Geschöpf zu seinem Schöpfer, ein Verlassener zu seinem gütigen Tröster. Aber wie habe ich das verdient, dass du zu mir kommst? Wer bin ich, dass du dich selbst mir geben möchtest? Wie kann ein Sünder wagen, vor dir zu erscheinen? Und wie kannst du dich so weit herablassen, dass du zu einem Sünder kommst? Du kennst deinen Knecht. Du weißt, dass er nichts Gutes an sich hat, das ihn einer solchen Gnade würdig macht. Zweitens, ich anerkenne deine Güte und freue mich ihrer. Ich bekenne meine Armseligkeit, anerkenne deine Güte, preise deine Huld und danke dir für deine übergroße Liebe. Nicht als ob ich das verdient hätte, handelst du so mit mir, sondern weil es dich dazu drängt. Du willst mir deine Güte immer deutlicher offenbaren, deine Liebe heller aufleuchten lassen und deine Demut nachdrücklicher einschärfen. Da es dir nun so gefällt und du befohlen hast, dass es so gehalten werde, ist mir deine Huld willkommen. Wenn nur meine Sündhaftigkeit nicht da widerstünde. Lieber gütiger Jesus, dir gebührt Ehrfurcht, Dankbarkeit und immerwährendes Lob für den Empfang deines heiligen Leibes, dessen Würde zu schildern kein Mensch fähig erfunden wird. Drittens, ich komme dankend, preisend und in tiefer Demut zu dir. Aber was soll ich nun denken bei dieser Kommunion, wenn ich zu meinem Herrn gehe, den ich nicht gebührend verehren kann und doch mit Andacht zu empfangen begehre? Was könnte ich wohl Besseres denken, was Heilsameres tun, als mich vor dir ganz tief demütigen und deine grenzenlose Liebe nach meinen Kräften preisen? Mein Gott, ich lobe dich, ich preise dich in Ewigkeit und mich selbst erniedrige ich und unterwerfe mich dir bis in den Abgrund meines Nichts. Siehe, du bist der Heilige der Heiligen, ich aber bin der Auswurf der Sünder. Siehe, du neigst dich herab zu mir, der ich nicht würdig bin, meine Augen zu dir zu erheben. Siehe, du kommst zu mir, du willst bei mir sein, du lädst mich zu deinem Gastmahl ein. Du willst mir himmlische Speise und das Brot der Engel zu essen geben. Psalm 77,25. Kein anderes als dich selbst, das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist und der Welt das Leben gibt. Johannes 6,33,51. Siehe da, welche Liebe hervortritt, welche Würde hier aufblitzt. Wie groß müsste der Dank und das Lob dafür sein. Viertens, ich staune über die Verheißung, Einsetzung, Abgründigkeit und den Segen der Eucharistie. Wie heilsam und nutzbringend war dein Entschluss, dieses Sakrament einzusetzen. Wie wohltuend und lieblich ist das Mahl, darin du dich selbst zur Speise gibst. Herr, wie wunderbar dein Wirken! Wie mächtig deine Kraft, wie untrüglich deine Wahrheit. Denn du hast gesprochen und alles ist geworden. Vergleiche Psalm 148,5. Und gerade das ist geworden, was du geboten hast. Es ist ein Wunder, doch bei aller Unbegreiflichkeit glaubwürdig, dass du, Herr, mein Gott, wahrer Gott und Mensch, in der unscheinbaren Gestalt des Brotes und Weines ganz zugegen bist und, obwohl der Mensch dich genießt, doch unverzehrt bleibst. Du Herr des Alls, der du keines Dinges bedarfst und durch dein Sakrament in uns wohnen wolltest, erhalte mein Herz und meinen Leib in unbefleckter Reinheit, damit ich deine Geheimnisse öfters mit frohem und reinem Gewissen feiern und zu meinem ewigen Heil empfangen kann, wenn du sie auch zunächst und vornehmlich zu deiner Ehre und zu deinem steten Gedächtnis gestiftet und eingesetzt hast. Fünftens. Ich freue mich, denn das Opfer und Opfermahl sind Teilnahme an der Erlösung. So freue dich denn, meine Seele, und danke dem Herrn für diese edle Gabe und für den ausgesuchten Trost, den er dir in diesem Tale der Tränen zurückgelassen hat. Denn so oft du dieses Geheimnis feierst und den Leib Christi empfängst, so oft wirkst du das Werk deiner Erlösung und nimmst du an allen Verdiensten Christi teil. Die Liebe Christi nimmt ja niemals ab, und der Schatz seiner Sühne erschöpft sich nie. Daher musst du dich immer wieder erneuern und vorbereiten und das große Geheimnis des Heiles aufmerksam betrachten. So wichtig, so neu und lieb muss dir das heilige Messopfer vorkommen, wenn du es darbringst oder mitfeierst, als wenn an eben diesem Tage erst Christus in den Schoß der Jungfrau herabstiege, Mensch würde und am Kreuze hängend für das Heil der Menschen litte und stürbe.